Herzlich willkommen das dritte Mal in der Chaosbude. Heute habe ich sogar geschafft, einen Gast mitzubringen. Ich bin Mike. Und ich bin Philipp. Ja, ich habe ihn zwar schon eine ganze Weile genervt, aber tatsächlich geklappt. Sonst wollten wir einfach mal ein bisschen so blöd quatschen, wie immer. Sonst auch machen. Ja, wir quatschen ja auch das Öftere eigentlich schon blöd und meistens haben wir aber das nicht aufgenommen und meistens waren es doch schon sehr interessante Gespräche, die wir geführt haben. Wo es uns natürlich heute führen wird, weiß noch keiner, aber ich lasse mich, wie gesagt, berieseln und inspirieren von dir, Mikey. Von mir. Ja, du hattest doch angesprochen, du hast vorhin mir erzählt, dass du ein neues Spiel ausprobiert hast und wolltest mir darüber was erzählen. Nein, eigentlich wollte ich nicht wirklich was darüber erzählen, aber ich sag's mal so, neues Spiel, es ist Far Cry 3, es ist gar nicht so neu und ich habe lange mich davor eigentlich so gesträubt, es zu spielen oder beziehungsweise generell irgendetwas zu spielen und dann habe ich es mir einfach mal gekauft. Aber warum hast du dich denn gesträubt? Weil ich in letzter Zeit eh nicht so viel Lust habe, irgendetwas zu spielen. Hast du wirklich keine Lust oder hast du nur keine Zeit, da irgendwas zu spielen? Nee, keine Lust. Einfach mal keine Lust, weil irgendwie der Anreiz gar nicht da ist. Nee, und jetzt habe ich, wie gesagt, mal kurz angespielt und war dann doch eigentlich bisher überrascht. Hat bislang auch erstmal Spaß gemacht. Ist zwar jetzt nicht so gewesen, dass es mich jetzt stundenlang vorm Rechner gefesselt hat, sondern ich habe dann auch so nach einer Stunde erstmal aufgehört, wieder zu spielen. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass ich es dann nochmal... Die Aufmerksamkeitsspanne lässt echt nach, oder? Nö, daran liegt es jetzt eigentlich nicht. Es entweder schafft es ein Spiel zu fesseln oder schafft es eben nicht. Bei mir ist meistens eher das Problem so, ich finde ein Spiel total toll, probiere das aus, finde es total toll und irgendwann habe ich so viel zu tun, dass ich es vergesse und dann spiele ich es auch irgendwann nicht mehr weiter. Du findest alle Spiele toll. Du spielst jedes Spiel nur eine Stunde an und dann gleich zum nächsten. Ja, das ist das Problem. Ich habe so viele Spiele, dass ich irgendwie gar nicht dazu komme, irgendwie eines richtig toll durchzuspielen und richtig bis zum Ende auszukosten. Dann sehe ich wieder das Neue und denke so, wie geil ist das denn? Und dann ist das andere schon wieder vergessen. Ja, richtig. Aber bei mir ist das eher so, wenn ich was angefangen habe, dann will ich das auch zu Ende machen. Es sei denn, es ist wirklich so scheiße. Computerspiel, wo ich sage, na gut. Aber das merke ich ja eigentlich relativ schnell. Ob es sich spielen lässt, ob es sich nicht spielen lässt. Ja, und auch Crysis 3 ist natürlich auf maximalen Einstellungen zu spielen. Nein, Quatsch, aber darum geht's jetzt gar nicht. Teilweise muss ich ganz ehrlich sagen, die sagen ja auch immer, es soll so ein Benchmark sein. Und also ist es Tatsache. Und ich find's auch wirklich, dass, wie soll ich sagen, früher war das so bei den Spielen, da war jetzt noch nicht so viel Grafik, Schnickschnack und Pipapo. Und ich finde, jetzt ist die Grafik so, schwierig zu beschreiben, aber es lenkt ganz schön vom eigentlichen Spielgeschehen ab. Es sind so viele Sachen, die da auf dem Bildschirm passieren und du musst dann erstmal echt gucken, wo sind jetzt eigentlich die Gegner, weil da wackelt irgendein Grashalm und da keine Ahnung, weht eine Fahne im Wind. Und ja, das ist jetzt zum Beispiel zu Far Cry 3 schon mal zu sagen, Far Cry sei ich schon, Crysis 3. Habe ich Far Cry Was? Überhaupt vorhin gesagt? Ist egal, liebe Zuhörer, es geht um Crysis 3. Far Cry 3 ist eine ganz andere Sache gewesen natürlich. Da hat mich die Story ja mal gar nicht interessiert. Wollen wir gleich mal so springen? Das war total toll. Also ich fand es total toll, in dem Hanffeld da voll so abzugehen zu der Reggae-Musik. Ja, das hat mir auch recht gut gefallen. Aber ansonsten habe ich eigentlich mehr so die kleinen Nebenmissionen gemacht, als dass ich die Hauptstory gespielt habe. Und so ist es nun mal. Ich habe das Spiel, also wir reden jetzt von Far Cry, das habe ich immer noch nicht durchgespielt, weil da war irgendwie Lust dann einfach weg. Also wie gesagt, die Lust so zu sagen, jawohl, das Spiel fesselt mich jetzt für einen gewissen Zeitraum an den Rechner. Bei mir ist es ja meistens eher die Zeit, dass ich irgendwie Probleme habe, um ein Spiel durchzuspielen, weil viel Arbeiten, viel Sport, jetzt noch der Führerschein dazu. Dann fehlt mir irgendwie so die Zeit und dann habe ich irgendwie Bock auf irgendein Spiel, zum Beispiel wie SimCity, was ich mir gekauft habe, super Sonder Special Edition für 70 Euro oder was. Ja, aber du spielst es nicht. Aber ich habe keine Zeit, das zu spielen. Ja, was heißt keine Zeit? Da musst du dir die Zeit nehmen. Also ich weiß nicht, es ist egal, was man macht, bin ich der Meinung, man muss sich die Zeit einfach nehmen. Also jetzt nicht generell für Computer, PC-Spiele, sonst was, aber wenn man irgendetwas machen muss, dann muss man sich halt die Zeit dafür nehmen. Und wenn es eine halbe Stunde ist und du sagst, aha, und wenn es jetzt mal eine halbe Stunde Entspannung ist und du spielst dann SimCity, plus das ist doch total idiotisch, meines Erachtens sich für 70 Euro Special Super Steelbox Gedöns-Version sich zu holen und dann spielt man das nicht. Doch, ja, schade. Ich habe ja auch voll Bock, das zu spielen. Das Problem ist aber, im Augenblick ist mein Tagesrhythmus ja wirklich so, dass ich nach Hause komme, ins Bett gehe, wieder aufstehe und losgehe. Also ich habe irgendwie nicht wirklich Zeit, mich irgendwie an den PC zu setzen, da irgendwas zu machen. Das Einzige ist halt meine Podcasts dann runterladen, ein paar News lesen und dann muss ich schon wieder los. Da habe ich irgendwie nicht Also da ist das größte Problem bei mir halt. Ich habe schon Lust, irgendwas zu spielen. Ich sehe halt auch immer mehr neue Spiele und tolle Spiele, die mich total interessieren, die mich total reizen würden. Problem ist halt aber einfach, dass ich dann, ich komme einfach irgendwie gar nicht dazu. Ja, aber du könntest jetzt zum Beispiel, während wir uns jetzt unterhalten, auch SimCity spielen. Nein, könnte ich nicht. Ach so, okay, kannst du nicht. Naja, ich weiß nicht, ob das mit der Aufnahme so super ist, wenn da noch nebenbei irgendwelcher andere Quatsch läuft. Naja, du kannst ja die Musik ausmachen. Aber wie dem auch sei, so ist das jedenfalls genau. Eigentliches Thema jetzt, ja, worüber wir reden, hatten wir uns wirklich nicht festgelegt. Wir waren jetzt bei den Computerspielen auf jeden Fall. Ja, das ja, auf jeden Fall. Ja, aber da, eigentlich, du hast gesagt, du hast keine Lust. Aber wie ist denn das mit der Lust gekommen? Ich meine, ich kann es auch irgendwie gar nicht so richtig nachvollziehen, weil du auch gesagt hast, ja, vielleicht verkaufe ich meinen PC und was weiß ich. Also ich kann mir das nur so vorstellen, dass irgendwie andere Hobbys, die du dir inzwischen gesucht hast, irgendwie eine höhere Priorität haben, sodass du viel mehr darauf Lust hast, irgendwie das zu machen, als am Computer zu hocken. Ja, ich mag einfach nicht meine Zeit verschleudern. Ich glaube, ich habe wirklich sehr viele schöne Stunden vorm PC verbracht. Aber irgendwo war es dann auch verschwendete Zeit, muss ich sagen. Da es auf der Welt ja noch so viele andere schöne Sachen gibt, die man machen kann, muss man einfach probieren. Ich meine, der Mensch bleibt ja auch nicht gleich. Ja, natürlich. Im Endeffekt entwickelt sich ja jeder weiter und sucht sich eben neue Interessen oder ja neue Hobbys oder ja, sonst wäre es ja auch irgendwo langweilig. Ja, na klar. Und außerdem ist es ja auch mittlerweile so, dass wir auch alle etwas älter sind. Und früher, in Anführungsstrichen, war das so, man hat sich zu jeder Zeit auf Mumble, Teamspeak oder sonst wo getroffen, hat auch wirklich immer jemanden gefunden, mit dem man spielen konnte. Das hat sich jetzt einfach mal geändert, weil die anderen Freunde und so sind auch älter geworden und haben zu tun und müssen arbeiten und Urlaub oder Familie oder was auch immer. Und daher ist auch eigentlich gar keiner mehr da, mit dem man spielen kann. Weil für mich war ja bisher auch immer der Reiz am Computerspielen, nicht irgendwie allein vor der Kiste zu sitzen. Klar, also sitzt man ja allein oder man spielt auch mal einen Singleplayer und sagt, macht man mal jetzt für sich, aber irgendwie hat man ja nebenher immer mit jemandem gesprochen, ne? Oder man hat eben im Multiplayer was Schönes gespielt und das war irgendwie so der Reiz, gemeinsam was zu machen. Ja, klar, die Multiplayer-Spiele haben schon ein bisschen mehr gereizt, wie die ganze Zeit, wo wir Diablo gespielt haben. Da das Diablo hätte mich alleine auch nicht so lange gefesselt, wie wir es dann im Endeffekt gespielt haben, weil ständig irgendjemand, komm, lass mal noch eine Runde Diablo machen, lass mal noch eine Runde rennen. Aber ja, aber bei aller Liebe, so schön es jetzt irgendwie auch war, habe ich jetzt, deswegen, ich kann mich irgendwie einfach nicht mehr dazu aufraffen. Na, ich habe das Gefühl, dass du da deswegen nicht, also dass da die Lust deswegen bei dir so raus ist, weil da nichts Produktives rumkommt. Zum Beispiel bei deinem neuen Hobby, deinem Klavierunterricht, kommt noch was rum, da lernst du was, da hast du was Neues, da das kannst du auch nochmal andermal benutzen. Ich meine, wenn du jetzt was Computer spielst, davon hast du dann im Endeffekt nach den 10, 15, 8, 6 Stunden, was du da gespielt hast, hast du am Endeffekt keinen Gewinn davon, außer einen Zeitverlust. Also ja, habe ich doch bereits gesagt. Es geht ja nicht um, egal was für ein Hobby man nachgeht oder was man jetzt macht, aber naja, aber die Hobbys, die du jetzt im Augenblick ja pflegst, sind ja meistens Hobbys da, wo was hinten rauskommt, weißt du, ich meine? Ja, da kommt hinten was raus. Naja. Mann, nein, keine. Da hast du halt einen Gewinn von, halt, du lernst irgendwas oder du machst halt was Produktives. Ist ja wie bei mir mit dem Sport. Ich mache ja auch meinen Sport, ziehe ich ja dem Computerspielen auf jeden Fall vor, weil ich davon halt auch eine Art Gewinn habe. Also ich fühle mich dadurch besser und macht mir halt Spaß. Und deswegen ziehe ich meinem Sport natürlich auch dem Computerspielen vor. Deswegen stehe ich nachts 2 Stunden früher auf vor der Arbeit und renne zum Fitnessstudio, damit ich da meine Zeit verbringe. Ja, aber ja, darum geht's ja eigentlich gar nicht. Ich glaube, du legst den Fokus da völlig anders. Es gibt doch verschiedene Faktoren, die ich bereits genannt habe. Zum einen, ich wiederhole mich, ist es eben klar Interessen. Also, dass sie sich einfach ändern, dass der Mensch sich weiterentwickelt. Aber ja, zum anderen ist es eben auch dann die Interessen der anderen Leute, also der Faktor, dass man eben gemeinsam mit anderen Leuten spielt. Und wiederum aus der anderen Sicht gesehen ist es so, ja, genau, dass sich die Computerspiele auch selbst wieder irgendwo entwickelt haben. Also man kann es nicht nur an einem Punkt festmachen. Ich bin nämlich der Meinung eben, dass es nicht nur daran liegt, dass sich jeder verändern möchte oder irgendwas aus seinem Leben machen will, sondern eben, dass auch die Spiele sich eben verändert haben irgendwo. Und dass wir ja auch nicht mehr ich kann jetzt nur für mich sprechen, von jedem Spiel, was jetzt rauskommt, Dass ich das immer gleich spielen muss oder dass ich so gehypt bin und ich lasse das eher dann so auf mich zugucken und gucke einfach mal. Und manchmal sind es eben diese Überraschungsspiele, die einen dann so fesseln, weil es doch irgendwie was Neues ist oder einen an ein früheres Erlebnis erinnert. Sag zum Beispiel, wie hieß denn das jetzt hier, glaube ich, FTL, Faster Than Light. Mhm. Fand ich richtig witzig, habe ich jetzt zwar auch lange nicht mehr gespielt, aber es war so ein Spiel, das hat keinerlei grafische Ansprüche gehabt, das hat nicht, ja, weiß nicht, man musste sich irgendwie alles irgendwie nur vorstellen, und aber trotzdem war es irgendwie nur witzig, das zu spielen. Ja, das habe ich ja erst angefangen, nachdem du mir überhaupt erklärt hast, wie das überhaupt funktioniert. Ich hatte das ja schon vor dir, aber ich habe das irgendwie gar nicht verstanden, wie das so funktioniert, was man da machen muss. Und dann musste ich mir das erst erklären lassen. Oder erinnern wir uns Scribblenauts. Das war auch ein richtig witziges Spiel auf jeden Fall. Es war total, eigentlich für Kinder, also Kinder, aber wirklich so von der Grafik her und aber einfach diese Möglichkeiten, die man hatte, ne? Dass man so gut wie jeden Gegenstand erschaffen konnte, nur indem du halt den Namen aufgeschrieben hast und dass du Missionen lösen musstest und die waren auf verschiedene Art und Weisen auch noch zu lösen, weißt du? Das ist wieder witzig. Ja. Ja, aber war das dann nicht auch der Moment, dass wir beide das zusammengespielt haben und dann darüber geredet hast, wie hast du das gemacht, wie hast du das gemacht? Ja, na, zum Beispiel, genau. Und da war ja doch auch, da saßen wir doch auch zusammen und hey, wie hast du das Rätsel gelöst, was hast du gemacht? Ja, ich hab so und so gemacht. Aber ich denke eben, es ist wirklich, dass wir auch in Zukunft vielleicht, sollten wir uns doch öfter für einen Podcast treffen, wirklich auch vielleicht das so machen können, dass wir, wir spielen beide das gleiche Spiel zum Beispiel und können uns auch mal darüber unterhalten. Ja. Ja, nee, so ist das auf jeden Fall. Ich weiß ja nicht, wie es den anderen Leuten geht, die jetzt vielleicht gerade diesen Podcast hören. Hahaha, wer soll den sich anhören? Naja, vielleicht verschlägt es doch den vielleicht einen oder anderen mal auf diesen Podcast. Aber genau, ich würde natürlich auch interessieren, wie geht's anderen Leuten eigentlich so mit dieser Sache? Oder sind andere auch nur erwachsen geworden, haben gesagt, nee, jetzt Computer spielen, keine Zeit mehr. Ich für meinen Teil muss sagen, ich habe mich ganz lange so ein bisschen davor gescheut. Aber mittlerweile bin ich auch wieder an dem Punkt angelangt, wo ich sage, ja, also es ist nicht so, ich verkaufe jetzt meinen Rechner nicht, nein, gibt ja immer mal ab und zu mal so eine Zeit, wo man sagt, man will vielleicht ein bisschen was spielen, aber ich merke eben, dass es nicht mehr so lang ist. So. Ah, naja, bei mir sind halt andere Prioritäten erstmal im Vordergrund, aber ich kann dich da schon ein bisschen verstehen, dass du sagst, dass dich das jetzt nicht mehr reizt. Mich reizt das noch total, bloß Ja, aber was ist denn für dich der Reiz? Ich weiß nicht, die neuen Sachen auszuprobieren, zu sehen, was da passiert. So, immer was Neues, ich weiß nicht. Mal ist es die Grafik, die mich total kickt, oder mal ist es irgendwie das Spielkonzept, wie was da passiert. Zum Beispiel Borderlands hat mich total gereizt, weil irgendwie, man kann es total toll im Koop spielen, also Borderlands 2. Und man total toll im Koop spielen. Borderlands 1 war total super schon und die Story war halt total irgendwie durchgeknallt, dass da irgendwie einige Stunden, warte mal, ich kann hier nachgucken, 32 Stunden rein versenkt habe. Und das ist echt schon bei meiner Freizeit wirklich viel Zeit. Hm. Ja, aber nicht mal abgesehen von Diablo 2 oder 3, meine ich. Nicht 2. 2 war ja etliche Stunden, aber Diablo 3 haben wir ja auch ewig lang gespielt. Aber mal so das Thema so hinzuschenken. Was ist denn für dich mehr festgestellt, wie das Thema Alter, pipapo, aber was war denn für dich so früher so ein Spiel, mit dem du angefangen hast, oder sogar an die, dass du dir auch gerne zurückerinnerst und sagst, oh, du hast so viel Zeit damit verbracht und so viel gespielt, weil es dir auch einfach was gebracht hat oder weil du einfach so einen Spaß hattest oder ja, was ist denn da für dich so ein Spiel gewesen? Boah, was mir was gebracht hat. Ja, was heißt gebracht? Spaß gemacht hat. Alle natürlich nicht, aber Spaß gemacht, na, die früheren Adventure, ich habe natürlich mit den früheren Adventure angefangen, also ich hatte irgendwie Monkey Island, hier diese ganzen Point-and-Click-Adventure habe ich früher als allererstes gespielt und die haben fand ich total toll, weil die total irgendwie lustig waren und ich kannte halt natürlich gar keine Computerspiele. Wobei, ich habe schon früher angefangen. Ich habe schon am C64 irgendwelche Spiele, aber an die kann ich mich nicht mehr erinnern. Ja. Die ersten Spiele, an die ich mich erinnere, sind halt die Monkey Island-Teile und hier Indiana Jones und sowas. Und die fand ich dann... Die habe ich auch gespielt. Und was war für dich da so das Schöne? Oder beziehungsweise das, was dich gefesselt hat? Naja, die Story war ja halt total interessant und halt die Rätsel, die irgendwie abgedreht waren oder irgendwie das zu meistern. Und da sind wir eben bei dem Punkt, wo ich denke, dass es sowas kaum noch gibt, ne? Allein mal der Punkt Story. Also ich habe ja auch meistens Computer gespielt, weil ja auch irgendwie, man versetzt sich ja, also egal was man spielt, man versetzt sich ja immer in eine Art Rolle. Ja, keine Ahnung, spielst einen Shooter, bist du eben der Protagonist, der die Welt retten muss, oder spielst du jetzt ein Aufbaustrategiespiel, bist du eben auch so ein Herrscher, der sein Imperium ausbreiten will. Und ja, also wie gesagt, und das hat mich früher immer so fasziniert, in irgendeine Rolle zu schlüpfen oder eben auch diese Geschichte zu erleben, ne? Und ich bin der Meinung, dass es das eben heute nicht mehr so großartig gibt. Gehen wir zum Beispiel mal, ja, es gibt auch diese ganzen Weltkriegs-Shooter zum Beispiel. Aber wie war es denn bei dem My Hotline Miami zum Beispiel? Hier hast du doch auch ein paar Stunden gespielt. Ja, aber das war Hotline Miami, das ist so ganz irgendwo ganz witzig. Aber mehr auch nicht, weil die Story war dann auch nicht so dahinter. Also bei mir muss es wirklich eine Story haben oder wirklich irgendwie das gewisse Etwas an dem Spiel. Oder Terraria hier. Ja, Terraria. Nein, Terraria ist schon wirklich gut. Das macht, ist richtig toll. Also. Ja, aber da hast du auch zum Beispiel auch nicht die Grafik oder nicht dieses, gar keine Story. Ja, aber da hast du das gewisse Etwas. Das ist ja so ein bisschen, man ist ja immer so ein Verruf, ha, Minecraft-Klon, aber das stimmt natürlich nicht. Aber du hast trotzdem so eine Art gewisse Story, aber der Charakter entwickelt sich auch weiter. Ich spiele auch gerne so eine Art Rollenspiele, wo der Charakter sich weiterentwickelt. Ich sag nur, die Fallout-Reihe hat mich total beeindruckt. Die Geschichte, es war eine tolle Geschichte. Du bist in die Rolle eines ja, Helden oder auch nicht Helden geschlüpft und der wurde besser, stärker in Form von in Form von jetzt irgendwelchen Fähigkeiten oder Sachen, die er gefunden hat. Und man konnte auch die ganze Story auf verschiedene Art und Weisen lösen. Man konnte eine gute Seite einrichten oder auf der guten Seite spielen, auf der schlechten Seite spielen. Also jetzt böse Taten vollbringen, gute Taten vollbringen. Das ist so, also dieser Handlungsspielraum, den man auch hatte, ne, ist da einfach gegeben gewesen. Oder zum Beispiel jetzt gerade zur Aufbaustrategie, absolut Lieblingsspiel von mir war jahrelang StarCraft. Ne? StarCraft 1, Brutor, StarCraft 2. Da wiederum ist man natürlich nicht unbedingt, wenn man nicht in Story-Modus spielt, in irgendeine Rolle gerutscht. Aber da war einfach diese Ausgeglichenheit oder dieser Ideenreichtum, der da an den Tag gelegt wurde, wie man sich gegenseitig hätte bekriegen können, ja, war einfach gegeben. Und ja, also, wie soll ich sagen, natürlich musste man, wenn man richtig, richtig gut sein möchte, auch ordentlich Zeit darin investieren, ne? Sieht nicht aus. Natürlich, da hast du recht. Das war, was du gerade sagst, aber was mir gerade einfällt, ist halt auch, dass ich viele Spiele kaufe, die man irgendwie auch zusammen spielen kann, bloß das sind meistens so kleine Indie-Titel, die irgendwie gar keiner kaufen will, die gar keiner hat, die ich kenne, und dann muss ich das doch wieder alleine spielen und dann habe ich dann doch auch irgendwann keine Lust mehr darauf, das alleine zu spielen. Das ist auch oft ein Grund, warum ich es irgendwie nicht mehr weiterspiele. Wie zum Beispiel hier Castle Crashers. Keiner hat es. Ja, aber das ist bei mir jetzt so, wenn du mich manchmal ansprichst, ah, guck mal, ich habe den und den Titel und der gefällt mir. Das ist, wie gesagt, so drinne stecke in diesem, wo ich sage, boah, nee, irgendwie gar keine Lust. Also ist gar nicht so, wo ich sage, das kribbelt irgendwie, ich muss mir den jetzt kaufen. Nee, also irgendwie gar nicht. Ja. Zum Beispiel. Manchmal aber auch. Ja? Ja. Ich sag zum Beispiel richtig witzig, ich sehe es hier gerade als Werbung, Worms. Fand ich auch richtig witzig. Man konnte es mit ganz vielen Leuten spielen und sich auch so mit den verschiedenen Waffen. Und die Grafik war jetzt auch nicht so berauschend, aber dieser Spielspaß war dahinter, weißt du? Es waren immer so Spiele, die irgendwie das gewisse Etwas haben. Aber ich denke eben, das ist auch immer schwierig, diese Spiele wieder über einen großen Zeitraum dann auch so am Leben zu halten, weil irgendwie, ich finde, die hatten auch irgendwie ihre Zeit und dann kommt wieder ein Remake und noch ein Remake und aber noch ein Aufguss. Aber ich kann mir Worms zum Beispiel mehr besser, also was heißt mehr besser? Also Worms kann ich mir besser vorstellen, wenn man so wirklich irgendwie nebeneinander sitzt auf einer LAN oder was weiß ich irgendwie, dass man das dann gegeneinander spielt, weil man sich dann irgendwie viel cooler ärgern kann, weil man dann sich, also Worms ist noch nie mein Spiel gewesen, weil da bin ich immer zu blöd gewesen, aber das ist doch so eher so ein Spiel, wo man doch nebeneinander sitzen will, damit man den anderen irgendwie was zurufen kann oder dem anderen irgendwas sagen kann, wie sich drüber lustig machen kann oder sonst was. Ja, aber man kann ja auch, also wieso, man kann sich auch im Teamspeak was zurufen, ne? Gerade die Möglichkeit des Internets und Teamspeak, da bleibt ja auch zum Beispiel, genau, und da bleibt ja auch eben die Frage, wie war es früher und wie war es heute, ne? Früher hatte nicht jeder Internet, ne? Da gab es auch nicht diese riesen Communities und dann gab es natürlich auch die LAN-Partys, also die hatten eine höhere Bedeutung, als sie vielleicht heute das haben. Das ist ja auch noch ein Punkt, den ich gerne ansprechen würde, weil zum Beispiel LAN-Partys, die reizen dich noch irgendwie, also in letzter Zeit weiß ich das nicht, ob dich das noch reizt. Irgendwie nicht mehr, es ist nicht mehr, wie gesagt, dieses gewisse Etwas da, wo ich sage, oh, LAN-Party muss ich jetzt haben, also Früher hat sich das viel mehr gereizt. Also bei mir ist zum Beispiel, mich hat das eigentlich nie so richtig gereizt, weil mir das irgendwie viel zu stressig war, mal meinen PC dahin zu schleppen und die ganze Nacht durchzumachen und irgendwie auf unbequemen Couchen, unbequemen Bänken oder sonst was rumzuliegen. Und ja, aber Schlafen ist überbewertet. Da lässt du dich auch von der Bettwanze beißen. Hör auf damit. So, was wollte ich sagen? Ja, genau, aber wie war Spielen früher, wie war Spielen heute, ne? Früher kein Internet, dann hat man doch mehr für sich alleine gesessen. Vielleicht die LAN-Partys waren eben das Highlight, und an den LAN-Partys finde ich einfach gut, dass man all seine Freunde da hat, die halt das gleiche Interesse haben wie man selbst, und man hockt dann so, und es ist ja auch mehr so das, was dann nebenher passiert. Klar, man spielt, aber es gibt ja auch noch andere Sachen dann. Man quatscht lustig und lacht und freut sich und ja, genießt einfach die Zeit mit seinen Leuten. Ja, das fand ich auch irgendwie spannender an irgendwelchen LAN-Partys als wirklich das Spielen an sich, da, dass, wenn man irgendwas zusammengespielt hat, dass man sich wirklich auch direkt zurufen konnte, irgendwie, ey du Arsch, oder haha, verkackt, was ich einfach viel interessanter fand als dieses über Teamspeak und über Mumble und was weiß ich. Es ist halt auch immer so eine Distanz dazwischen, da kannst du gar nicht die Gesichtsausdrücke davon jemanden sehen, wenn er sich ärgert. Das ist richtig. Das ist richtig. Ja, nee, aber was ist dann eben draus geworden, ne? Aus dem ganzen Computerspielen. Ich finde irgendwie auch dieses, also wir schwappen wohl von einem Thema zum nächsten, aber so sind wir eben. Aber ich finde auch wirklich, ja, ich finde Computerspielen oder Spiele am PC haben für mich ihren Höhepunkt erreicht. Also ich glaube, da gab es, wenn man das wie so ein Graph sieht, also wie der sich so entwickelt, der ging wirklich mal ganz weit hoch, hoch, hoch, hoch, hoch, hoch, hoch. Und dann war auch gewisserweise an irgendeiner Stelle, aber ich glaube, das nimmt auch langsam ab. Weil ich denke, das ist auch dein Steckenpferd, gerade Spiele auf Handhelds, zum Beispiel Tablets, Konsole oder Handy, also hier Smartphone. Ja, also die nehmen ja auch immer mehr zu und immer mehr an Bedeutung. Klar wird der PC nie ganz aussterben, das glaube ich eben nicht, aber ich denke eben, dass die Spieleentwickler oder auch die Spiele, die jetzt rauskommen oder auch nicht rauskommen, eben dafür verantwortlich sind, dass eben ja, der PC eben, also was auch mit mir oder mit dir vielleicht passiert, dass wir eben sagen, nee, die Priorität auf einem Computer zu spielen ist eben jetzt nicht so hoch, oder die Lust. Zum Beispiel, manchmal mag ich ja was unterwegs spielen. Du hast mir neulich ein super Spiel gezeigt hier auf dem Smartphone. Hier, was war das hier? Wie hieß denn das jetzt gleich mit diesem Virus, und hast du nicht gesehen? Das hat Chris dir gezeigt. Plague Inc. Oder wie das heißt. Aber es war super witzig, die Idee einfach so, die Weltkugel oder die Karte zu sehen, und du musst versuchen, dich irgendwie, ja, das sind so eine kleine Spiele eben, ja, die einen wieder so einen gewissen Reiz geben, was auch irgendwo Spaß macht, weißt du? Bist du in einem aber gewissen Grad. Diese Spiele fesseln mich aber im Grunde überhaupt nicht. Also da gab es maximal 1, 2, 3 Spiele, die mich wirklich gefesselt haben, aber sonst habe ich die Spiele vielleicht 1, 2 Stunden gespielt, irgendwie mal zwischendurch. Und irgendwann habe ich es dann aber auch. Ja, aber überlege mal, 1, 2 Stunden für ein lächerliches Spiel auf dem Smartphone ist trotzdem schon seine Zeit gewesen, also dafür. Und welche Spiele hätten dich jetzt gefesselt? Gerade auf so einem Smartphone oder auf dem? Auf so einem Smartphone. Ach nee, muss ja nicht Smartphone sein, kann ja auch so sein. Mein Handy ist gerade so weit weg. Mein Handy liegt gerade noch im Flur. Was mich die letzte Zeit gefesselt hat, naja, so richtig, ich weiß gar nicht mehr. Irgendein Spiel hatte ich letztens durchgespielt, aber ich habe es jetzt wieder schon verdrängt. Und The Room, richtig, das fand ich total, mich daran erinnere. Ich meine, irgendein Spiel, da war was, The Room. Ja, aber ich bin ja total vergesslich, das weißt du doch. Ja, The Room war total spannend, aber das hatte halt auch nur 4 Level, das ging halt auch total schnell, aber das war halt, da war halt dieses Knobeln, dieses Überlegen, wie geht's jetzt weiter, was muss man machen, wie geht's. Das war halt total super gelöst, weil es halt auch sich total gut steuern ließ. Aber bei vielen Spielen, die irgendwie Autorennspiele oder was weiß ich, die lassen sich erstmal total grottig steuern auf dem Smartphone. Das ärgert mich dann meistens. Oder die sind dann halt irgendwie nur so für zwischendurch. Und dann in der S-Bahn habe ich dann keinen Bock, das Handy nach links zu drehen, also auf die Seite zu drehen, das mit 2 Händen zu halten. Da mag ich lieber Spiele mit einer Hand. Ja, das ist schon richtig. Also auch die Steuerung, manchmal, was sie sich einfallen lassen, finde ich total lächerlich. Naja, was heißt lächerlich? Irgendwie musst du das ja auch hinkriegen. Die Sache ist ja halt, Unterwegs kannst du kein Joypad mitnehmen. Ein Handy mit einem Joypad sieht auch scheiße aus. Dieses Xperia Play, was es da gab, das ist doch auch blöd. Es gibt doch jetzt, genau, das Sony Xperia, da kannst du doch auch den Controller ranmachen, ne? Von der PlayStation. Nee, da ist ein Controller dran. Das Xperia Play gibt es mit einem Controller, das ist zwar schon jetzt relativ alt, aber da war halt unten direkt so ein Controller zum Rausschieben. Wie bei meinem alten Handy mit der Tastatur gab es da einen Controller unten dran. Du könntest ja theoretisch auch das PlayStation 3 Pad ans Android ranschließen. Ja, habe ich jetzt, genau, habe ich gehört, ja. Aber trotzdem, du trägst ja nicht den ganzen Tag ein Joypad mit dir rum, das ist ja auch affig. Ja, ist richtig. Aber worauf ich nochmal hinaus wollte, ist halt die Sache, meinst du, es liegt jetzt an den Spielen, dass du keine Lust mehr hast, oder eher daran, dass du erwachsen geworden bist oder älter geworden? Na, wie ich vorhin gesagt habe, es gibt mehrere Faktoren. Spiele, Erwachsen, Freunde, Umfeld, all das eben. Und wie gesagt, also ich kann mir immer zu jedem Genre zum Beispiel, ich habe mich jetzt ja gar nicht vorbereitet, aber eben, wie du gerade das Autospielgenre angesprochen hast, für mich ich war nie der Autorennspieler. Und dann kann ich mich noch daran erinnern, früher an die Need for Speed-Reihe. Hot Pursuit, also hier noch in 2D und hast nicht gesehen, dann kam ja irgendwann Underground raus und Underground 2 und kam dann sogar Underground 3, ich weiß es gar nicht. Na jedenfalls, nee, das hieß dann auch wie anders. Ja, es hieß dann anders, aber war so nach dem ähnlichen Schema. So, und ich sag so, Underground 1, 2, ah ja, hat mir total Spaß gemacht. Dann kam noch Most Wanted und hast du nicht gesehen. Na jedenfalls immer ein Aufguss vom anderen und irgendwann war das einfach nicht mehr so, wo ich sagte, boah, das flasht mich jetzt. Dann waren Autorennspiele für mich total wieder gegessen. Dieser Reiz, die Autos so ein bisschen aufzumotzen, zu tunen, Aussehen so ein bisschen zu verändern, das war schon ganz cool. Und dann zwischendurch, da hattest du mich dann bei Autorennspiel zum Beispiel auf die Idee gebracht mit Dirt. Glaube ich, hattest du gespielt, ne? Dirt. Mhm, das Dirt. Fand ich wieder ganz witzig. Das fand ich wieder ganz gut. Aber jetzt mittlerweile Autorennspiel, wenn man nicht gerade sehr super Formel-1-Fan oder so ist, kenne ja einige, die spielen Formel 1 mit Lenkrad und ein bisschen übertrieben, also weil sie Spaß dran haben, dann ist das auch in Ordnung, aber ansonsten würde ich mir jetzt kein Autorennspiel mehr kaufen. Also jedenfalls nee, nach dem jetzigen Stand der Dinge, ja. Und denkt man noch, entschuldige, aber denkt man noch an ganz Frühjahr, so mit Mario Kart. Das war auch noch witzig. Ja, aber ich würde mir jetzt kein Autorennspiel mehr kaufen, weil wenn ich Autorennen spielen würde wollen und hätte Lust drauf, dann könnte ich auch ein altes Spiel rausholen und das spielen. Aber Mario Kart habe ich nie alleine gespielt. Also Mario Kart musste ich immer mit irgendjemandem zusammenspielen, sei es mein kleiner Bruder, sei es der Nachbar, sei es was weiß ich wer. Mario Kart war zum Beispiel für mich nie so ein Spiel, was mich aufs Alleinespielen gereizt hätte. Nee, aber das Genre meine ich jetzt. Würdest du dir jetzt noch ein Autorennspiel kaufen? Also die meisten Autorennspiele sind im Augenblick mir ein bisschen zu realistisch. Da habe ich irgendwie gar keinen Spaß dran, die irgendwie zu spielen. Also ich habe ja eine Menge aktuelle Autorennspiele auch in meinem Steam. Das ist ja diese ganzen aktuellen Need for Speed-Teile. Ja, aber das reizt mich doch gar nicht. Da kann ich auch alte Need for Speed-Teile spielen. Shift ist doch auch nicht mehr so alt, so neu. Nee, na, aber was sind denn für neue Spiele rausgekommen für den PC? Für die Xbox ist das Forza oder wie das heißt. Aber sonst? Naja, aber jedenfalls ist es so, was ich meine. Ich kann auch ein altes Autorennspiel spielen. Fertig. Dann zum Beispiel jetzt, sagen wir mal, Sportspiele. Damit hast du, glaube ich, gar nichts am Hut, oder? Also jetzt mal das Rennsport. Da hat man jetzt Auto. Aber zum Beispiel, da habe ich so mal ein bisschen die FIFA-Reihe gespielt. Aber da mittlerweile, wo ich sage, also FIFA war also gibt ja immer die gespaltenen Lager zwischen, wie heißt das andere gleich hier? FIFA und, bin der absolute Gegner. Evo? Genau, PES, Pro Evolution Soccer. Also ist ja überhaupt nicht mein Spiel. Bei FIFA finde ich eben gut, dass immer die Namen neu sind. Und zwischendurch FIFA für mich so ein bisschen stehen geblieben. Aber jetzt mittlerweile ist es auch wieder so, dass sie einiges gemacht haben, um das Spielgefühl doch wieder ein bisschen aufleben zu lassen. Also wie gesagt, FIFA so, das ist immer noch so mit Freunden, allein nicht, aber mit Freunden mal zu Hause auf der Couch mal einen FIFA-Abend machen, könnte ich mir gut vorstellen. So, was? Aber da hatte ich genauso Bock drauf mit dir, dass wir uns mal wieder treffen und eine Runde, einen Abend Street Fighter spielen. Hab ja bei mir auch Street Fighter auf dem Account. Das würde mich zum Beispiel auch mal wieder reizen, einfach hinzusetzen mit einem Xbox-Controller und einfach eine Runde Street Fighter gegeneinander zu spielen. Ja, aber zum Beispiel diese Sachen auf dem Computer, ja, so eine Kampfspiele sind auf Computer völlig verloren gegangen eigentlich, ne? Gab es jetzt gar nicht so. Naja, und jedenfalls sowas habe ich früher gespielt auf Xbox, PlayStation, Nintendo, Super Nintendo. Da war sowas noch mal ganz gut. Aber so Computer, also das Genre zum Beispiel, jetzt diese ja, Prügelspiele, also ja, völlig weg auf jeden Fall. Ja, das ist aber auch daran dem geschuldet, dass die Steuerung mit der Tastatur bei solchen Spielen vielleicht nicht so ganz ideal ist. Na und, aber es gibt einen Controller. Und was heißt nicht ganz so ideal? Ich meine, was hat denn mit der Steuerung so zu tun? Ich meine, viele Spiele sind heutzutage mit der Steuerung nicht mehr ideal und optimal, weil sie eh auf der Konsole zugeschnitten sind. Ja. Aber ich finde auch so ein Tekken oder so ein Street Fighter ist halt so ein Competition-Ding. Also für mich ist es gerade so ein Spiel, wo man sich zu zweit auf eine Couch setzt und das wirklich gegeneinander spielt und man sich gegenseitig irgendwie beleidigen kann und so, du Arsch. Und du willst immer alle beleidigen und immer beschimpfen. Nein, nicht beleidigen, als ob ich jemals irgendwie Leute beleidige beim Spielen. Aber ich meine, man kann sich halt dann besser irgendwie ärgern und so irgendwie ansticheln und irgendwie, ich weiß nicht, das macht bei mir so eine Spiele aus und nicht dieses, weiß nicht, sich gegenseitig auch hochheizen. Mhm. Das ist doch beim FIFA wahrscheinlich auch nicht anders, wenn du FIFA gegen jemand anderes spielst, wenn ihr zu zweit auf der Couch sitzt, dann machet ihr euch doch auch gegenseitig hoch. Naja, wenn ein Tor geschossen wird, aber wenn ich verlore, spiele ich auch nicht mehr. dann muss ich erstmal eine Pause machen. Auf jeden Fall. Ja. So, nee, aber wenn wir mal überlegen, computerspielemäßig, welche Bereiche dominieren eigentlich? Shooter, logischerweise. Adventure, ja, so gar nicht. Ja, komm, Shooter. Das ist doch das, was den Computer generell, also Computerspiele, wenn man an ein Computerspiel, bin ich jetzt mal der Meinung, so denkt, dann denkt man erst zuallererst immer irgendwie an Ego-Shooter, bin ich jetzt der Meinung. Zum Beispiel Bioshock Infinity. Nicht gespielt, interessiert mich hat nicht. Hat mich auch überhaupt nicht gereizt. Ja. Was mich zum Beispiel neu gereizt hat, was es jetzt bei Steam neu gibt, das ist dieses Surigon-Simulator. Da musst du Leute auseinandernehmen und denen ihre Organe austauschen. Ja, das ist wieder witzig, das habe ich auch gesehen. Das hat mich jetzt gereizt, aber irgendwie jetzt 7 Euro, zwar 7 Euro nicht viel Geld, aber irgendwie für so 5 Minuten spielen wieder 7 Euro auszugeben, weiß ich auch nicht. Wahrscheinlich werde ich wieder auf ein Angebot warten und es dann wieder kaufen. Ja, eigentlich ein gewisses Angebot sehe ich. Aber nee, ist schon richtig. Also, das ist wieder was reizt, aber ist immer die Frage, ja, für mich muss eben ein Spiel, muss ich auch ganz ehrlich sagen, einen Langspielwert haben. Also, ein gewisser, entweder eine gute Story, ja, das ist eben so. Wenn ich schon Geld dafür dann investiere und mir die Zeit ans Bein binde, dann, will ich auch was davon haben. Muss ich sagen. Ja, weiß nicht. Also mir reicht auch ein Spiel, wenn ich das 1-2 Stunden spiele, dann hat sich das für mich, wenn das nur 5-6 Euro kostet, eigentlich auch schon ausgezahlt. Also wenn man sich überlegt, guck mal, was hast du für einen Stundensatz? Sagen wir mal so, den 7,50 Euro Stundensatz hier, Mindestlohn. Ein Mindestlohn, wenn ein Spiel einen Mindestlohn kostet, dann reicht es doch, wenn sich das zwei Stunden, drei Stunden vielleicht fesselt und das reicht, dann hat sich das doch schon bezahlt. Ja, das ist richtig, aber du widersprichst dich ja selbst. Es muss gut sein. Das ist es. Du hast ja vorhin selbst gesagt, du willst die 7 Euro für dieses Operationsspiel nicht ausgeben, weil du der Meinung bist, weil ich ja immer auf Schnäppchen aus bin. Ja, aber gerade sagst du, 7 Euro sind gerechtfertigt. Also finde ich ja auch durchaus. Ja, eigentlich reizt mich das auch gerade noch. Eigentlich bin ich auch noch am Überlegen, ob ich die 30% mitnehme und die 7 Euro wirklich dafür. Ich muss meine aber Finger zusammenhalten, Philipp, weil ich ja wegen dem Führerschein viel Geld ausgebe. Aber 7 Euro ist schon ein cooler Preis eigentlich. Ja, natürlich. Also aber von daher. Aber wie gesagt, Führerschein und ganzes Zeug, was ich dafür brauche, das geht halt auch schon gut ins Geld. Und deswegen kann ich jetzt im Augenblick, glaube ich, auch die 7 Euro, auch wenn es nur 7 Euro sind, aber irgendwie. Nee, es ist eine Sache, du möchtest es einfach nicht. Fertig. Doch, ich würde es schon gerne. Wenn du jetzt sagen würdest, komm, Mikey, die 7 Euro, die schenke ich dir, würde ich sofort sagen, juppie. Aber. Was ist das denn? Das ist ja jetzt schon wieder. Was soll man alles machen? Ich gucke mir gerade das Video an. Was hat das für einen Sinn? So musst du die Leute auch wenigstens. Du musst irgendwelche retten? Organe austauschen. Naja, du musst. Bei dem ersten, was ich gesehen habe, musst du irgendwie das Herz, also eine Herztransplantation machen. Also ich sehe irgendwie, dass er nur den Patienten misshandelt. Ja. Ja, aber bei dem, da musst du verschiedene Sachen, glaube ich, machen. Also bei dem ersten muss man eine Herztransplantation machen. Das habe ich bei YouTube schon mir angeguckt. Und da hat er dann auch irgendwie mit einem Messer drin rumgestochert, mit einem Hammer draufgeschlagen und was weiß ich. Und irgendwie oben hast du so eine Blutanzeige und du musst halt dafür sorgen, dass der nicht verblutet und einfach das Herz austauschen. Mhm, naja. Aber du hast ja, die Hand musst du einzeln steuern, also jeder Finger ist eine einzelne Taste. Du hast nur diese eine Hand und dann musst du mit der Maus die Hand von links nach rechts drehen und die mit den Tasten halt irgendwie die Sachen festhalten. Und das ist total kompliziert. Ja, wie gesagt, wenn ich es so sehe, es reizt mich eben nicht. Wieder so, wo ich sage, muss ich jetzt nicht unbedingt haben. Wie ich habe schon einen Einkaufskorb. Dann werde ich mir das nächste Mal bei dir anschauen. Ja. Ja, ich, wie gesagt, mich, so eine Sachen reizen mich eigentlich immer wieder. So. Und das ist das immer, wo ich meine ganze Kohle mal lasse, bei irgendwelchen blöden Minispielen, bei irgendwelchen blöden, ich kaufe mir ja fast nie irgendwie große Titel. Das SimCity war jetzt seit langem mal wieder ein großer Titel, aber sonst kaufe ich mir ja immer nur irgendwelche Angebote entweder oder irgendwelche kleinen Spiele, die irgendwie eine also für mich irgendwie was Lustiges haben. Und dann aber für andere Leute nicht und dann sitze ich alleine da und keiner will mit mir spielen. Ja, nee, müssen ja auch unterstützt werden, die kleinen, sozusagen, warum nicht? Es sieht ja auch ganz nett aus, aber wie gesagt, reizt mich jetzt nicht so. Ich weiß auch nicht. Ich bin gestört. Und gerade bei dir dachte ich, dass du so auf sowas stehen würdest. Nee, also wie gesagt, eigentlich hätte ich jetzt nicht hier Crysis jetzt wieder gespielt, dann hätte ich jetzt wahrscheinlich auf GTA 5 gewartet. Ja, das ist zum Beispiel auch so ein Spiel. Aber da habe ich halt schon wieder Angst davor, weil das so viel Zeit in Anspruch nimmt und ich diese Zeit nicht habe. Ja, aber was habe ich vorhin gesagt? Nimm dir die Zeit. Und wenn woher? Ja, ach, erzähl nicht, es ist genug Zeit. Der Tag hat 24 Stunden. Ja, der Tag hat 24 Stunden. Davon schläfst du 8, davon bist du 8 auf Arbeit, davon bist du 2 unterwegs zur Arbeit und zur Arbeit zurück. Sind das schon mal 8, 16, 17, 18? Du rechnest jetzt gerade nicht wirklich. 18 Stunden. So, dann bleibt da noch 6 Stunden, dann ziehen wir nochmal 2 Stunden für Sport ab, dann nochmal eine halbe Stunde für Vorarbeit vorher da sein und dann nochmal eine Stunde für dumm vorm Computer sitzen und Internet ansurfen. Ja, also dann ist der Tag weg. Ja, guck mal, wie der Tag jetzt auch schon weg ist, wie wir hier eine halbe Stunde schon jetzt mittlerweile verlabern, totalen Müll und du kannst schon, ja, also das kann man nicht so sehen und das ist Schwachsinn, 8 Stunden schlafen, 8 Stunden arbeiten. Weiß ich nicht, das kann man so nicht sehen. Es bleibt trotzdem genug Zeit. Fertig. Man muss aber innerhalb der Woche zum Beispiel bin ich ja im Theorieunterricht für die Fahrschule. Ja, aber du wirst doch trotzdem 20 Minuten Zeit haben, ein Spiel zu spielen. Aber welches Spiel lohnt sich denn für 20 Minuten anzumachen? Lohnt sich immer anzumachen. Und das sage ich. Der keinen Bock hat zum Spielen. Ja, aber ich hatte keinen Bock, aber es geht ja darum, aber wenn man es würde wollen, bin ich der Meinung, kann man sich auch die 20 Minuten dann ans Bein binden. Weil zu sagen, keine Zeit, das weiß ich nicht. Ich will jetzt hier Computer nicht hochpreisen, aber generell, wenn du irgendwas machst, dann musst du dir dafür Zeit nehmen. Weiß ich nicht. Und zu sagen, ich habe keine Zeit. Ja, natürlich, aber was ist denn jetzt wichtiger? Schlafen oder Computerspielen? Ja, aber was ist denn wichtiger, sich für 7 € jetzt ein Spiel zu kaufen, was ja auch in Ordnung ist, aber es ist im Endeffekt nicht zu spielen. Dann brauchst du es ja auch nicht holen. Hast du recht, aber wenn ich jetzt noch länger warte, sind die 30% Rabatt weg und dann muss ich vielleicht 10 € spielen, wenn ich dann 2 Stunden Zeit habe und da jetzt richtig den Hieper drauf habe. Wie viele Spiele hast du bei Steam? Warte. 358. Ja, und welche Spiele hast du davon schon gespielt? Alle kurz. Ja, toll. Ja. Naja, egal. Ja, nee, ich sage nicht alle. Manche gab es ja auch irgendwie im Humble Bundle, Indie Bundle. Und die hat man ja dann auch nicht alle angespielt. Aber ja, natürlich sind da viele Spiele dabei, die ich irgendwie nicht so ausgiebig gespielt habe, weil, obwohl ich Bock drauf hätte. Zum Beispiel Orcs Must Die 2. Hätte ich total Bock drauf, aber keiner hat Bock mit mir, das im Koop zu spielen. Weil, ja, dann merke ich einfach schon, dass für dich die Priorität da ist. Du möchtest immer mit Leuten gemeinsam spielen. Du willst gar nicht alleine spielen. Naja, du würdest möchte ich nicht allein sein. Nein, aber beim Spielen meine ich jetzt. Ja, ne, ist ja richtig. Natürlich möchte ich, wäre es natürlich cooler, selbst wenn das ein Singleplayer-Spiel ist und man sitzt trotzdem zusammen im Teamspeak und ja, wie du schon am Anfang gesagt hast, quatscht vor sich hin. Bedödelt sich. Bedödelt sich? Ja, da hast du schon irgendwie recht, jetzt habe ich mich aber verhaspelt. Hast du mich vorher gekriegt. Na klar, habe ich dich gekriegt. Nein, aber wir sind schon explicit, keine Sorge. Ja, wie gesagt, Zeit nehmen und guck mal, alleine spielen oder auch nicht. Wie gesagt, das ist ja das, diese Faktoren. Also ich eher kristallisiert sich für mich jetzt heraus, dass du sagst, aha, du willst immer mit viel, also du willst eher beim Spielen mit Leuten zusammenspielen, also eher so Multiplayer-mäßig. Ja, das. Aber wie gesagt, die Frage ist ja immer noch. Haben die Spiele immer noch den Reiz auf dich? Jetzt mal abgesehen von der Zeit, die du hast, aber ist der Reiz noch da? Weiß es nicht. Also ja. Gedanke daran, irgendwas zu spielen, habe ich schon, aber dann ist halt, wenn ich zu Hause bin. Der Reiz. Der Reiz ist der, wenn du nach Hause kommst und sagst, oh, jetzt habe ich Bock, ich schmeiß die Kiste an und ich spiele jetzt einfach. Naja, wenn ich zu Hause bin, dann meistens nicht mehr. Nur wenn ich irgendwie auf Arbeit stehe, dann denke ich, oh, jetzt hätte ich Bock darauf, irgendwas ja, zu spielen. Ja, wenn ich auf Arbeit stehe, habe ich auch Bock, Computer zu spielen, anstelle auf Arbeit irgendwas zu machen. Das ist, kann man ja nicht vergleichen. Also leidest du ja schon an der gleichen Krankheit wie ich. Nein, ich will es mir nicht eingestehen. Doch, es ist einfach so. Ich bin noch nicht so alt. Hat nichts mit alt zu tun. Es hat einfach damit zu tun, dass, wie gesagt, wie ich schon bereits vorhin sagte, meines Erachtens die Computerspielen so eine Art Höhepunkt hatte. Also jetzt vielleicht sehe ich das auch nur irgendwie so und ja, und dass es jetzt einfach auf dem absteigenden Ast ist. So, Po, Punkt und aus und Ende. Das ist meine These. Po. Ja, Po, weil, und ich rede jetzt hier nicht von irgendwelchen, ich will jetzt hier niemanden beleidigen, aber irgendwelchen Jugendlichen, ja. Aber 12, 13, 14, nee, nicht wegen der Zeit, aber die sich wahrscheinlich auch noch von vielen Spielen hypen lassen. Vielleicht kennen sie auch noch nicht so viel oder vielleicht haben sie auch keinen Sinn für gute Spiele und müssen eben Call of Duty 12 spielen. Oder was auch gerade für ein Teil gerade raus ist. Und ja, also sehen wir es so, die Spiele haben sich einfach nicht mehr verändert. Naja, verändern tun sie sich schon noch. Aber natürlich haben wir dadurch, dass wir ja schon viele, viele Jahre ja, aber es ist doch nichts Innovatives. Denk an Half-Life 2, die Gravigun, wie geil war das denn? Denk an Far Cry 1, grenzenlose Freiheit, jedenfalls das Gefühl von grenzenloser Freiheit. Und dazu kam noch, dass für damalige Zeit noch eine pornöse Grafik da war. Weißt du, Doom 3 im Dunkeln spielen, Licht, Schatten, Pipapo war auch neu damals. Man kackt sich fast ein, weißt du? Wo hast denn das jetzt alles noch, weißt du? Diese Atmosphäre oder, wie gesagt, Half-Life 2 hatte Innovation, Crysis in gewisser Hinsicht auch und eine tolle Grafik und Doom, ja, auch natürlich Glaubst Grafik, ein Atmosphäre. Ein Half-Life 3 könnte da irgendwie wieder was Neues reinbringen? Na, was heißt Neues reinbringen? Aber allein die Tatsache, also die Spiele, die ich jetzt gerade zum Beispiel mal genannt habe von früher, das weckt ein gutes Gefühl in mir. Auch Diablo 2 zum Beispiel. Boah, Ewigkeiten gespielt. Gutes Gefühl. Wenn du mich jetzt gerade danach fragst, nach Half-Life 3, ist so, also so ein bisschen so ein mulmiges Gefühl. Auf der einen Seite ist es ein gutes Gefühl, was sich in mir jetzt so weckt, aber auf der anderen Seite eben auch so die Angst, dass es versaut werden könnte. Zum Beispiel wieder jahrelang Diablo 2 gespielt, dann Diablo 3. Oh, meine Güte, ich war zunächst ziemlich, ziemlich enttäuscht, muss ich sagen. Und es ist nie das Feeling aufgekommen wie bei den bisherigen Spielen. Und das ist ja eben das, was ich vorhin gefragt habe. Der Reiz, das Feeling, das Gefühl, welches du hast, dass du erstens sagst, aha, ich möchte jetzt Computer spielen und zweitens sagst, aha, das fesselt mich auch noch am Computer und drittens, du bereust es nicht, die Zeit vorm Computer gesessen zu haben, weil es hat ja auch irgendwo Spaß gemacht. Ich fand alle Half-Life-Teile fantastisch, die bisher jetzt rauskamen. Auch StarCraft 2, da hatte ich ganz große Angst, dass mich das irgendwie enttäuscht, hat's aber nicht. Weißt du? Na, ein bisschen die Zeit bereue ich schon halt, weil in der Zeit hätte ich halt cool rausgehen können und Menschen kennenlernen können, wo ich dann eher drinnen gehockt habe und irgendwie meine Zeit vergammelt habe. Silvester nachts um 0 Uhr vor dem PC gesessen habe und irgendwelche bescheuerten Spiele gespielt habe, anstatt mit irgendwelchen Leuten draußen Silvester zu feiern. Yay. Ja, aber wirklich? Es gehört nun mal mit dazu. Weißt du? Naja, weiß nicht. Also jetzt im Nachhinein denke ich, Mann, wie bescheuert warst du eigentlich, dass du so viel... Ey, ich drehe gerade meine Meinung um, irgendwie habe ich das Gefühl. Du hast meine Meinung umgedreht. Nee, aber, inwiefern denn? Naja, in dem Punkt, dass ich mich, wenn ich zurückblicke, viel denke, dass ich viel Zeit verschwendet habe, in der ich hätte was Sinnvolles machen können. Wo ich hätte vielleicht irgendwie, also für mich ist ja immer ganz wichtig, neue Leute kennenlernen, irgendwie Kontakt zu anderen. Und in der Zeit, wo ich alleine vom PC gesessen habe, hätte ich natürlich auch draußen sein können und irgendwie mit anderen Leuten sprechen können. Siehst du, und das habe ich ja auch vorhin schon gesagt, dass es eben ist, dass man ja doch eine Menge Zeit verschwendet hat. Aber eben, ich setze mal Verschwendung in verschiedenen Richtungen eben. Wenn für, sag ich mal so, für ein Half-Life 2, keine Ahnung, wie viele Stunden das jetzt waren, die man mal gespielt hat, da habe ich aber gern die Zeit verschwendet. Hat Spaß gemacht, fertig. Weißt du? Bloß man muss den Punkt finden, wo man sagt, aha, ich habe jetzt gespielt und jetzt mache ich auch mal wieder was anderes. Und ich glaube, ich habe es mittlerweile eben geschafft. Und du eigentlich auch. Weißt ich mache einfach so viel anderes Zeug. Ja, aber es ist in Ordnung. Deswegen ist die Priorität eben auch eine andere geworden. Aber diese Spiele, wie gesagt, jetzt sag mal so Spiele, die wirklich Spaß machen, da bereue ich die Zeit nicht, ja. Aber ich bereue die Zeit, bereue vielleicht für Spiele, wo ich sage, naja, ich probiere es doch nochmal aus. Und eigentlich hat es mich doch nicht so geflasht, aber ich habe es trotzdem gespielt. Zum Glück, wir haben nie WoW gespielt. Das ist komplett an mir vorbeigegangen, weil ich hatte mich von Anfang an irgendwie von dem Spielprinzip überhaupt nicht reißen lassen. Also so. Das Spielprinzip hätte mich schon gereizt, aber die Sache, dass ich monatlich dafür bezahlen soll. Deswegen bin ich ja in Guild Wars versunken. Ich war ja mal richtig Guild Wars-süchtig. Aber da über 1000, das heißt richtig, so wie manche WoW nicht, aber hab da ja auch über 1000 Stunden. Ja, aber und was für ein Gefühl weckt das jetzt in dir? Naja, ich hatte den Reiz, ich wollte unbedingt eine bestimmte Rüstung haben und auf die habe ich halt hingespielt und dann. Ja, aber was für ein Gefühl? War es ist jetzt ein schönes Gefühl, dran zurückzudenken oder nicht? Relativ neutral, würde ich sagen. Also ich habe da jetzt weder irgendwelche Glücksgefühle, Freudegefühle noch irgendwie das. Nee, aber was machen dann Computerspiele mit dir? Gab es ein Spiel, wo du sagst, oh, das war einfach nur dieses Zufriedenheit, Bedürfnis erfüllt? Zufriedenheit, weiß nicht, nee, Reiz war zum Beispiel Hotline Miami, weil mich das herausgefordert hat. Es war schaffbar und zwar trotzdem irgendwie schwer zum Beispiel. Aber da ich ja auch relativ vergesslich bin. Also du hast die Computerspiele also aus einer völlig anderen Richtung erlebt. Für dich war also nicht das, was steht denn, also du hast ja gesagt, Multiplayer steht für dich im Vordergrund. Aber, Ja, aber guck mal, so viele Multiplayer-Spiele spiele ich ja gar nicht, weil ich ja nicht so der Competition-Mensch bin. Also der Mensch, der sich gegen andere behaupten muss, sondern wahrscheinlich eher dieses Zusammenspielen reizt mich dann doch eher. Und mehr nicht. Ich habe vorhin gesagt zum Beispiel, ich find's gut, in eine Rolle zu schlüpfen. Ich find's gut, eine Story zu erleben. Also das ist ja wie eine Art Film, den man sich vielleicht auch ansieht, bloß dass man sogar so selbst noch ein bisschen mitspielt. Ja, natürlich, bei GTA hat mich das auch, die Story auch gereizt, weil das einfach total cool war, da durch die Gegend waren. Oder wie hieß denn dieses mit den Rittern? Oh, Skyrim. Ja. Skyrim habe ich ja auch über 50 Stunden gespielt und da hat mich das auch gereizt, da aber einfach durch die Gegend zu horsten. Horsten. Der Horst, der rennt. Und da irgendwie irgendwelche Scheiße zu machen, da rumzugammeln. Irgendwie, ich habe da kaum die Story gemacht. Ich bin da meistens irgendwie rumgerannt und habe da irgendwelche Sachen erkundet. Ja, siehste. Bei Minecraft zum Beispiel, da bin ich ja auch nicht der große Bauer gewesen. Also Erbauer. Ja, für mich hat bei Minecraft auch mehr so dieses Suchen, Höhlen, Buddeln. Das hat für mich mehr Spaß gemacht, als jetzt irgendwie großartig Riesengebäude aufzubauen. Ich bin eher so der Erkundungstyp gewesen. Genau. Ja, und mich hat dieses Schürfen, dieses mehr Materialien ansammeln gereizt, also nach den Materialien zu suchen und daraus irgendwie bessere Werkzeuge zu machen. Das war ja zum Beispiel bei Terraria auch, was mich daran gereizt hat, da nach den neueren Materialien, um die bessere Ausrüstung zu. Und dann, wo ich gute Ausrüstung hatte, hat es mich nicht mehr gereizt. Ja, siehst du, also genau, so ein gewisser Punkt ankommen. Was ist denn zum Beispiel, du hast mir auch, das ist schon etwas länger her, ein Spiel vorgestellt, ich glaube, es war im Januar, muss es gewesen sein, Antichamber? Antichamber, ja, das habe ich so schnell durchgespielt. Da war das einfach die obskure, dieses, dass es komplett anders funktioniert als jedes andere Spiel. Da war das nur diese Erfahrung, dass halt jemand sich so krasse Gedanken gemacht hat, dass es irgendwie mit jeder Erwartung gebrochen hat. Also, wenn du dich umdrehst und wieder zurückläufst, kommst du auf einmal wo ganz anders raus, als wo du hergekommen bist. So eine Sachen. Aber sonst. Ja, aber das hatte ich halt auch relativ schnell durch. Da habe ich nicht mal eine Stunde gebraucht und dann hatte ich das fertig. Und was würdest du jetzt unseren vermeintlichen Zuhörern, wenn wir überhaupt welche haben, wie wir lachen. Nee, pass auf, aber was würdest du denen jetzt empfehlen zum Thema Computerspielen? Spielt, solange ihr noch könnt. Und Lust habt. Ja. Ja. Solange es euch reizt, solange es einem reizt wahrscheinlich. Ja. Und Zeit dafür da ist. Ich heule ja mal rum wegen der Zeit. Ja, das denke ich, wie gesagt, ist jetzt nicht so der entscheidende Faktor. Ja, machen wir mal abschließend gesagt. Würde mich einfach mal interessieren, sollte sich jemand auf diesen Podcast verirren? kann man auch Kommentare da lassen? Man kann auch Kommentare da lassen. Ja, dann lasst doch mal einen Kommentar da und muss jetzt keine ellenlange Geschichte sein. Ihr könnt Kommentare da lassen. Ihr euch fühlt zum Thema Computerspiele, was vielleicht euch reizt am Computerspielen oder was euch noch veranlasst, Computerspiele zu spielen. Ja, also welcher Faktor für euch da so der wichtigste ist. Oder ob ihr auch mittlerweile sagt, aha, guckt mal, ich bin auch jetzt älter geworden und mich reizt das jetzt einfach nicht mehr. Ja, Computerspiele zu spielen. Also wie gesagt, vielleicht wird jetzt Mikey noch abschließende Worte haben, aber ich würde mich wirklich mal dafür interessieren, spielt ihr noch Computer? Wenn ja, wie viel Computer spielt ihr eigentlich noch? Und was ist da überhaupt, steckt für ein Reiz dahinter? Oder was waren vielleicht sogar für euch so die besten Spiele, die ihr vielleicht gespielt habt oder an die ihr euch gerne zurückerinnert? Dazu habe ich eigentlich nichts mehr zu sagen und schließe mich dem an. Das heißt, wir danken euch erstmal für die Zeit, die wir euch geklaut haben und ob ihr überhaupt auf diesem Podcast gefunden habt. Ich bin so misstrauisch. Misstrauisch. Vielleicht wird es ja jemand noch finden. Und, vielleicht hört es ja jemand nach, falls wir später nochmal interessanter werden. Ja, dann müssen wir natürlich auch noch Themen finden, ne? Und vielleicht auch mal andere Buddies einladen und wie gesagt, in diesem Sinne hat sie gesagt, Mikey, wieder sehr viel Spaß gemacht, mit dir durstig zu quatschen, was wir eigentlich immer tun. Ich denke, wir können eigentlich noch durstiger quatschen, aber jetzt sind wir noch ein bisschen verkrampft beim Aufnehmen. Ja, in diesem Sinne möchte ich mich verabschieden. Auf Wiedersehen. Ach, wenn ihr Lust habt mitzumachen, falls es doch jemand zuhört, bis hierhin geschafft hat. Wenn ihr Lust habt mitzumachen, meldet sich euch einfach unter podcast@chaosbude.com. Schreibt uns vielleicht, was ihr Lust habt, worüber ihr jetzt sprechen wollt. Vielleicht ist Philipp dabei, vielleicht nicht. Vielleicht müsst ihr mit mir alleine reden, je nachdem. Aber wenn ihr Lust habt, schreibt einfach. Okay? Okay. Auf Wiedersehen. In diesem Sinne, tschüss.